Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Live-Schaltung vom Deutsch-Amerikanischen Volksfest 1989, das dieses Jahr unter dem Motto steht Disney in Dahlem. Die glückliche Hand, die sich diesen Wahlspruch ausgedacht hat, steht nun neben mir. Von den Washington war es Mrs. Gay Doomsday. Plumpsackgruppen, Bauglitzerkarussells, Malkreise, Brummkreiselzelte sind nur einige der Attraktionen, die sie mitinitiiert haben. Gay, erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie und Ihre anderen Damen an die Planung für das Deutsch-Amerikanische Volksfest geraten sind. Well, as you know, befassen wir die Washington Wives uns schon seit langem mit dem Schutz unserer Kinder und Hunde vor der Sünde dieser unmoralischen Welt. Es dürfte Ihnen sicherlich noch in Erinnerung sein, wie erfolgreich wir gegen obszöne und schmutzige Worte in der Musikszene vorgegangen sind. Wir haben nicht Ehrruhe gegeben, bis zum Beispiel auf alle Records, die gotteslästerliche Musik enthalten, große Aufkleber geklebt worden waren. Auf die Platten, dass man sie nicht mehr spielen konnte? No, no, auf die Hüllen only. Aber wir arbeiten at the moment daran, das Loch in der Mitte der Platte zu verbieten. Besorgte Eltern haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Kinder mit ausgeprägter Fantasy durch dieses an ein sekundäres Geschlechtsmerkmal der Frau erinnerndes Symbol ernstlich in ihrer Entwicklung gefährdet sein könnten. Aber zurück zu Ihrer Frage. Disney ist, so glauben wir, der Inbegriff des amerikanischen Freiheits- und Moralgedankens. Nirgendwo in der Weltliteratur werden Sie eine reinere und sauberere Familiensaga finden als bei den Ducks und den Mausen. Und die Panzerknackerbande? Die sind ein rein literarisch-soziologischer Griff in die Trickkiste. Durch die immanent penetrante Antagonismus einer... Mrs. Doomsday, ich höre gerade von unserer Regie, dass wir vor dem Brummkreiselzelt gerade unsere amerikanischen Freunde und Helfer, die MPs, aufgezogen sind. Schalten wir doch bitte um zu meinen Kollegen. Ja, liebe Hörer, hier hat sich ein fürchterlicher Skandal ereignet, um nicht zu sagen wiederholt. Eine Gruppe von ca. 40 Personen, Männer und Frauen, sind ungeniert laut lachend und scherzend über das Gelände getollt. Das ließe man sich ja gerade noch gefallen, als aber die gemischt geschlechtliche Bande auch noch begann, sich unterzuhaken und zu küssen, da haben sich die Mitorganisatorinnen aus Washington doch zum Eingreifen gezwungen gesehen. Man stelle sich vor, ein noch vor der Vollendung der Volljährigkeit stehender junger Bursche fasst einer dieser Mädchen um die Hüfte und vergräbt seinen lüsternen Mund unter ihrem unzüchtig im Wind flatternden Haar. Doch mittlerweile haben unsere lieben MPs mit den schicken Helmen und der tadellos sitzenden Uniform die Situation fest im Griff. Kurze, knappe Kommandos lassen die Volksfestwüstlinge mal nach da, mal nach dort stolpern. Trotz Einlasskontrollen ist es ihnen wohl gelungen, Liebesäpfel und Zuckerwatte mit auf das Gelände zu schmuggeln. Andere Besucher stehen, so wie sich das auch gehört, in Zweiergruppen im 20 cm Abstand, angewidert vor diesen durch Lecken zum Verkehr bestimmten Erotika, die mittlerweile beschlagnahmt und als Beweismaterial sichergestellt sind. Oh my God, you immoral sinners, the Lord may forgive you and though evil thoughts, praise the Lord, hallelujah. Meine Damen und Herren, Sie hören es, Mrs. Gay Doomsday bittet um Vergebung für die armen, fehlgeleiteten Schäfchen. Doch da sehe ich gerade, dass nun auch deutsche Beamte auf das Gelände rollen. Ich will mal sehen, ob ich da etwas näher herankomme. Wieder 26, Einheit 04 EBCT. Sie haben uns zur Unterstützung gerufen. No, Sir. I thought Sie haben uns verständigt. Ida 26 ist eben über eine Ansammlung von hilflosen Personen in einer US-Bahnmeile unterrichtet worden. This is not a Bahnmeile, this is the Volksfest. Das Volksfest ist doch die Bahnmeile. Also warum jetzt? Well, Sir, if that's so, I weise Sie an zur Amtshilfe. Verhaften Sie diese Leute because of walking on the Bahnmeile. Wir brauchen Gründe. Man kann ja nicht einfach so verhaften. Lassen Sie sich mal nachsehen. Ah ja, hier. Abhalten einer verbotswidrigen Demonstration. Zusammenordnung innerhalb der US-Bahnmeile. Sind Sie mit der U-Bahn gekommen? Ja. Ja! Danke. Unterstützung der Berliner Untergrundorganisation BVG. Haben Sie Waffeln gefunden? Yes. Und angebissene Hamburger. Unerlaubtes Mitführen von Waffeln und Kannibalismus. Das dürfte reichen. Abführen.